und Damen, Gesinnungsgenossen, es ist ein ungeheuer wichtiges Recht, von dem wir jetzt wieder Gebrauch machen dürfen. Wir sollen einen neuen Reichstag wählen. Es ist uns eine herrliche Gelegenheit gegeben, über die Gestaltung unseres eigenen Lebens in den nächsten Jahren zu bestimmen. Niemand darf da gleichgültig bleiben. Aber ihr sagt vielleicht, was hilft uns das Wählen, das Parlament? Was hat uns eine Tätigkeit gebracht in den letzten Jahren? Geht es uns etwa besser als früher? Oder hatten wir nicht zu leiden unter einer stets wachsenden Teuerung? Müssen sich nicht die meisten von uns das Notwendige oft und immer das Schöne versagen? Und doch haben uns im letzten Wahlkampf alle Parteien die Besserung unseres Loses versprochen. Ja, meine Herren und Damen, Sie müssen vergleichen die Reden, die man im Wahlkampf hielt, mit den Taten. Dann wissen Sie, wie Sie zu handeln haben. Dann werden Sie feststellen, dass nur die Sozialdemokraten ihr Versprechen gehalten und mit aller Kraft für die Erleichterung des Loses der arbeitenden Massen, einschließlich desjenigen der kleinen Bauern und des Mittelstandes, eingetreten sind. Aber es wurden nicht genug Sozialdemokraten in den Reichstag gesandt. Und so kam der Besitzbürgerblock zustande, der alles getan hat, um durch Zölle und Verbrauchsteuern den Großgrundbesitzern und Großindustriellen die Taschen zu füllen. Das Ganze auf Kosten der arbeitenden Massen und der Kleinbauern. Schon im Jahre 1925 kam der Bürgerblock mit der Vorlage der Hochschutzzölle, in der sich Agrarier und Industrielle gegenseitig wahnsinnig hohe Zölle bewilligten, auf Kosten der Verbraucher. Und sie sind nicht davor zurückgeschreckt. Seitdem jedes Jahr neue Zollerhöhungen und gerade auf die wichtigsten Lebensmittel vorzunehmen. So wurde das Brot jedes Jahr teurer. Vor wenigen Monaten belastete man sogar die Kartoffeln. Die Belastung einer vierköpfigen Familie nur durch die Zölle auf Lebensmittel beträgt 180 Mark im Jahre. Von jedem 100 Mark Lebensmitteleinkauf der Hausfrau entfallen 12 Mark auf die Zölle für die Agrarier. Dazu aber kommen noch die Verbrauchsteuern, die dem Haushalt jährlich mindestens 50 Mark wegnehmen. Auch die Mieten wurden gesteigert. Sie betrugen im Frühjahr 1924 noch 31% der Friedensmiete, sind aber jetzt schon hinaufgedrosselt auf 120%. Sollen sie noch weiter steigen? Und all diese unerträgliche Last wurde auferlegt einem Volke, das unter schwerer Arbeitslosigkeit leidet. Aber während man die Löhne drückt, Arbeiter zu Arbeiter aber Tausenden aussperrt, haben die Unternehmer ein Jahr blühender Konjunktur hinter sich, konnten sie ihre Profite und den Wert ihrer Aktien bedeutend steigern. Längst haben sie sich verständigt mit den Unternehmern des Auslandes, haben internationale Kartelle gebildet, um das eigene Volk umso besser ausbeuten zu können. Vermehrung des Reichtums der Reichen, verstärkten Druck auf die arbeitenden Massen, das ist die Bilanz des Bürgerblocks. Und sie empören sich darüber, meine Herren und Damen. Ja, aber die Empörung allein hilft nicht. Vertreiben müssen sie die Zöllner aus dem Tempel des Volkes und ihre Stimme geben der einzigen Partei, die treu zum schaffenden Volke steht, der Sozialdemokratischen Partei.